letzte Ton verklingt, wenn der letzte Ball versinkt. Wenn ich denke, es ist geschafft und ich still mich von der Bühne so ganz matt, ja, dann finden sich deine Liebe und mein Lied. La la la la la la la la, baby. La la la la la la la, baby. Nicht von deinem Mund kam es, meine Hand schrieb dir nicht eine Note vor, und trotzdem finden sich deine Liebe und mein Lied. Wenn mich heiße Sehnsucht treibt und mir doch nur Hoffnung bleibt, wenn ich sehe an manchen Tagen, wie gut und auch wie schwer es andere haben, und mir dann scheint, ich tu noch viel zu wenig, ja, dann finden sich deine Liebe und mein Lied. La la la la la la la, baby. Nicht von deinem Mund kam es, meine Hand schrieb dir nicht eine Note vor, und trotzdem finden sich deine Liebe und mein Lied. Wenn mich heiße Sehnsucht treibt und mir doch nur Hoffnung bleibt, wenn ich sehe an Lied. La la la la la.